Veränderung aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Veränderung. Er kam von seinen Freunden, ihren Worten. Das schwärmte nicht mehr, war so krumm und klein und trat in jeder Wunde weiche Pforten mit sauren Blicken siegreich ein. Und trat und sah sonst nirgends hin, besiegte nur Löcher, sah die Form nicht des Gesichts, sah Löcher nur, in die man spie und piekte. Die volle Hand, der gute Gang war denen nichts. O Kinder, denkt er, wohin wuchset ihr aus Spielen, da Leib den Leib, nicht Stirn nur Stirn empfand, die Worte irgendwie rund aneinander fielen, wie großer Himmel an gleich großes Land. Und selber er verlautet nicht in seinen Gliedern und in der Worte und der Gesten Spur, als wär auch sein so ähnliches Erwidern nicht Abwehr, Not, sondern auch ihm bereits Natur. Ende von Veränderung. Gelesen von Sonja.